gemustert hat. Und jetzt steht geschrieben auf nem Blatt, dass ich keine platten Füße hab. Und jetzt hört euch an, wie Moritat, warum ich jetzt bin Soldat. Auf Marsch, Marsch, das beste Blut nach vorn, für das Ziel feines Kim mit Korn. Nicht für euch, ihr Herren im Bonner Frack, holt euch selbst die Feindeskugel ab. Warum bin ich bloß Soldat? Weil's Gesetz sagt der Advokat. Und im selben Satz sagt der Advokat, drücke Berger viel mehr Chancen hat, weil er hinten seht die rote Saat. Und darum bin ich jetzt Soldat. Auf Marsch, Marsch, das beste Blut nach vorn, für das Ziel, für feines Kimmelkorn. Bin nicht für euch, ihr Herren im Bonner Frack, holt euch selbst die Feindeskugel ab. Warum bin ich bloß Soldat? Weil man mich gerufen hat. Warum werde gerade ich Soldat, wo der Feigling viel mehr Chancen hat? Sag, was ist das für ein Trauerstaat? Und dafür bin ich nun Soldat. Auf Marsch, Marsch, das beste Blut nach vorn, für das Ziel, für feines Kimmelkorn. Nicht für euch, ihr Herren im Bonner Frack, holt euch selbst die Feindeskugel ab. Warum bin ich bloß Soldat? Weil man mich verpflichtet hat. Und jetzt lehrt man mich das Hochverrat, aus des Obers Sicht ne Ruhmestat, ob's das jemals schon gegeben hat. Und dafür bin ich nun Soldat. Auf Marsch, Marsch, das beste Blut nach vorn, für das Ziel, für feines Kimmelkorn. Nicht für euch, ihr Herren im Bonner Frack, holt euch selbst die Feindeskugel. Warum bin ich bloß Soldat, so langsam es bei mir geklingelt hat, damit Söhnchen Tischlein deck dich hat, deutsche Mädels als Dirnen im Türkenbad, und weil mancher verdammt kalte Füße hat, dafür bin ich nun Soldat. Auf Marsch, Marsch, das beste Blut nach vorn, für das Ziel, für feines Kimmelkorn. Nicht für euch, ihr Herren im Bonner Frack, holt euch selbst die Feindeskugel ab. Vielleicht wär ich gern Soldat, wenn es einen Sinn für Deutschland hat. Ich unterscheide Wasser, Wein und Bier, gebt ihr nur gezinkte Karten mir. Was meint ihr, wie weit, wohin ihr weht, wenn mein Schuss nach hinten geht? Auf Marsch, Marsch, das beste Blut nach vorn, für das Ziel, für feines Kimmelkorn. Nicht für euch, ihr Herren im Bonner Frack, holt euch selbst die wohlverdiente Kugel ab.